Erst vor dem Passafest wusste Jesus, dass er bald sterben und zu Gott gehen würde. Er zeigte seinen Jüngern seine Liebe bis zum Ende. Sie aßen zusammen. Der Teufel hatte Judas Iskariot schon dazu gebracht, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass Gott ihm alle Macht gegeben hatte. Er wusste auch, dass er von Gott kam und zu Gott zurückkehren würde. Jesus stand vom Essen auf. Er legte seine Oberkleider ab. Dann nahm er ein Tuch und band es sich um. Er goss Wasser in eine Schüssel. Dann begann er, den Jüngern die Füße zu waschen. Er trocknete sie mit dem Tuch, das er umhatte. Er kam zu Simon Petrus. Petrus fragte ihn, Herr, wäschst du mir die Füße? Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, was ich tue. Aber später wirst du es verstehen. Petrus sagte zu ihm, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Simon Petrus sagte, Herr, dann wasche nicht nur meine Füße. Wasche auch meine Hände und meinen Kopf. Jesus sagte zu ihm, wer schon gewaschen ist, muss sich nicht mehr waschen. Er ist ganz rein. Ihr seid auch rein, aber nicht alle von euch. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er die Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider wieder. Er setzte sich hin und fragte sie, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist richtig, denn ich bin es. Ich bin euer Herr und Lehrer und habe euch die Füße gewaschen. Darum sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt dasselbe tun, was ich getan habe. Ich sage euch, ein Diener ist nicht wichtiger als sein Herr. Ein Bote ist nicht wichtiger als der, der ihn sendet. Wenn ihr das wisst, dann seid ihr glücklich, wenn ihr es auch tut. Ich spreche nicht von euch allen. Ich weiß, wen ich erwählt habe. Aber die Bibel muss wahr werden, wer mit mir ist, wird sich gegen mich wenden. Ich sage es euch jetzt, bevor es passiert. Dann werdet ihr glauben, wenn es passiert, dass ich es bin. Ich sage euch, wer den empfängt, den ich sende, der empfängt mich. Und wer mich empfängt, der empfängt den, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, war er sehr traurig. Er sagte, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich an. Sie wussten nicht, wen Jesus meinte. Einer seiner Jünger lag nahe bei Jesus. Jesus liebte diesen Jünger. Simon Petrus gab diesem Jünger ein Zeichen. Er sagte zu ihm, frage Jesus, wen er meint. Der Jünger lehnte sich an Jesus. Er fragte, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, es ist der, dem ich ein Stück Brot geben werde. Er tauchte ein Stück Brot ein. Dann gab er es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Nachdem Judas das Brot genommen hatte, kam der Teufel in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tu schnell. Keiner der anderen Jünger verstand, was Jesus damit meinte. Einige dachten, weil Judas das Geld verwaltete, dass Jesus ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest brauchen. Oder, gib den Armen etwas. Judas nahm das Brot und ging sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn geehrt. Und Gott wird durch ihn geehrt. Wenn Gott durch ihn geehrt wird, dann wird Gott auch den Menschensohn ehren. Er wird ihn bald ehren. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann werdet ihr mich suchen. Ich sagte zu den Juden, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Das sage ich jetzt auch zu euch. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 35. Daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. 36. Simon Petrus fragte Jesus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Aber später wirst du mir folgen. 37. Petrus fragte, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich geben. 38. Jesus antwortete, du willst dein Leben für mich geben? Ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bevor du dreimal gesagt hast, dass du mich nicht kennst.